der Religion. Wir kommen zum zweiten Teil. Barakallahu fikum, wir fangen heute mit dem siebten Hadith von den 40 Nawawi Hadithen. Nawawi, nicht dass ein Islam-Experte das Wort Nawawi nimmt und der sagt Atom oder Nukleare. Nawawi ist der Name. Ein Gelehrter hieß Al-Imam al-Nawawi. Bei einem Bruder, der hat ein Problem am Flughafen. Die haben bei ihm das Buch gefunden, die 40 Nawawi-Hadithe. Dann haben sie jemanden gehört, der hat Nawawi gesehen, der hat gesagt, der hat ein Nuklear bei ihm. Wirklich? Das ist passiert jetzt. Aber weil die 40 Hadithe von Imam Nawawi machen wir weiter. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus al-Dari radiyallahu anhu an Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal ad-din an-nasiha. قلنا لمن يا رسول قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم رواه مسلم. ناخ أبو رقية تميم ابن أوس الداري تميم ابن أوس الداري حتى الكوفي صلى الله عليه وسلم بزا Religion ist Nasiha. Man sagt hier Aufrichtigkeit, aber ob das Aufrichtigkeit ist, Allahu alam. Lieber, dass man sagt, guter Rat. Religion ist ein guter Rat zu geben. Wir sagten, wem gegenüber? Wem gegenüber? Er sagte, gegenüber Allah, seinem Buch, seinem Gesandten, den Anführern der Muslime und ihrer Gesamtheit. Aber auch Muslim, das ist bei Muslim überliefert. Dies Hadith ist eine wichtige Überlieferung für die Muslime. Damit die Religion aufrichtig praktiziert wird und damit die Person immer auf dem guten Weg bleibt. Al-Nasiha, das ist ein arabisches Wort. Das kommt von Nasah al-Asal. Nasah al-Asal, das bedeutet, man hat Honig rein und sauber filtriert. Diese Filtrierung, damit der Honig, rein und sauber bleibt, heißt Nasah. Das wird damit die Religion rein bleibt und damit die Person aufrichtig was macht. Deshalb gibst du ihm guten Rat. Und man sagt auch, das kommt von Nasah al-Thawb. Nasah al-Thawb ist, wenn du entweder, wenn du einen Fleck auf dein Kleid hast und du machst das sauber, oder wenn du ein Loch in deinem Kleid hast und du flickst das. Das heißt auch Nasaha. Und wenn man diese drei Bedeutungen findet, oder zusammen zu sagen, überlegt, dann versteht man, wie wichtig ist An-Nasiha in unserer Religion. An-Nasiha in unserer Religion ist, wenn du etwas Schlechtes machst, dann bekommst du einen guten Ratschlag, damit du das Schlechte von dir wegmachst. Wenn du etwas nicht so richtig machst, dann gibt man dir einen guten Ratschlag, damit du rein und sauber das machst. Und wenn du etwas tun willst, dann bekommst du einen Ratschlag, damit du das Beste daraus erzielen kannst. Deshalb haben wir An-Nasiha. Die Heilung der Religion. ohne Nasiha, ohne dass wir uns aufrichtig gegenüber halten oder verhalten, ohne dass wir einem von uns guten Ratschlag geben, dann wird jeder von uns nach seinem Kopf handeln und dann wird er viele Fehler begehen und keiner sagt ihm, das ist falsch. Deshalb haben wir diese Möglichkeit in unserer Religion, dass wir Nasiha haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn dein Bruder dich um Rat fragt, dann gibst du ihm einen guten Rat. Und auch in As-Sahihain von Jarir bin Abdullah, er sagte, ich habe dem Propheten Treueid geschworen, dass ich das Gebet verrichte, Zakat entrichte und dass ich jedem Muslim guten Ratschlag oder Rat gebe. Das bedeutet Nasiha. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert von euch oder für euch drei. Dass ihr Allah anbetet und kein Schirk begeht, dass ihr an Zeil Allah festhält, damit an Koran und Sunnah, an Religion festhält, und dass ihr euren Führern, Anführern guten Rat gibt. Und der Prophet sagte, drei Sachen, die sollten im Herzen eines Muslims sein. Die Ikhlas, das wird die reine Absicht für Allah, wenn man eine Tat begeht, dass man den Anführern gute Ratschläge gibt und dass man immer in der Gruppe von Muslimen bleibt oder einig unter Muslimen ist. Dass man reine Absicht vor Allah hat, wenn man was tut, dass man den Anführern guten Ratschlag gibt, Nasiha gibt und dass man immer mit der Gruppe der Muslimen bleibt. Hier, barakallahu fikum, muss man verstehen, warum der Prophet sagte, Ad-Dinun Nasiha, die Religion überhaupt ist Rat zu geben. Das heißt, nicht der ganze Islam ist Rat zu geben, sondern der Prophet wollte damit erzählen, dass Arabisch, das arabische Wendungs, sage ich jetzt, Möglichkeit, wie man Wörter anwendet in Arabisch. Das heißt, eine sehr wichtige Handlung in der Religion ist, dass man Nasiha gibt. Eine sehr wichtige Handlung. Weil wenn wir sehen, dass Leute schlecht machen oder dass die Leute etwas Falsches verstanden haben und wir berichtigen nicht und wir geben keinen guten Ratschlag, dann werden wir unsere Religion verlieren und wir werden am Ende Schlechtes machen. Deshalb gibt es immer die Möglichkeit, dass man miteinander spricht, dass man guten Ratschlag gibt. Wenn man kann, aber wenn man nicht kann, und pass auf, es gibt Unterschied zwischen wollen und können. Wollen, das ist mit dem Willen verbunden, das wird, ich kann das machen, aber ich will nicht. Aber können heißt, ich schaffe das. Ich habe Wissen und Fähigkeit, das zu machen. Ich kann zum Beispiel jetzt, angenommen, Mohammed sagen, tu mal, deine linke Hand auf dem Boden nicht, weil das falsch ist. Und das ist so. Weil diese Sitzung falsch ist, dass man eine linke Hand auf dem Boden tut und da stützt man darauf. Manche Gelehrten sagen nur im Gebet. Aber manche sagen im Gebet und außerhalb des Gebets. Ich kann hier was sagen. Und ich kann zum Beispiel jetzt einem anderen was sagen. Aber ich sage, wenn ich ihm das sage, dann wird er vielleicht falsch verstehen und sowas. Dann will ich nicht. Und das ist der Unterschied zwischen können und wollen. Deshalb, wenn ein Muslim Nasiha geben kann, sollte der Muslim das machen. Außer dass man Angst hat, wenn man das sagt oder das macht, dann wird man das falsch verstehen oder das führt das zu etwas Schlimmerem, als was man wollte. Und wenn man Nasiha gegeben hat, wenn man Nasiha gegeben hat, dann bekommt man dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und etwas ist wichtig hier. Manche unter Muslimen denken, wenn er dir etwas gesagt hat, Nasiha-mäßig, Ratschlag, und du machst das nicht, was er dir gesagt hat, dann bist du eine Person, die arrogant ist, überheblich, und du willst niemals annehmen, was man dir sagt. Und das ist falsch von der Person, die so denkt. In der Religion ist anders. Nasiha, man macht das für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man Wissen hat und wenn man imstande ist. Also du weißt, eine Person macht richtig oder falsch. Und du weißt, dass man ihm guten Ratschlag geben kann. Und du machst das, dann muss deine Absicht für Allah sein. Ich habe ihm gesagt. Reagiert er darauf? Das ist seine Sache. Reagiert er nicht? Auch seine Sache. Ich bekomme nun vier Nasiha. So sollte man sein. Nicht von diesen Leuten sein. Mach das. Der macht das nicht, dann bin ich selber beleidigt. Und später, ich habe ihm tausendmal gesagt, mach das, der will das nicht machen. Ja, dann war deine Nasiha nicht für Allah. Das war für dich. Ne? Sag, aufpassen. Nasiha ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte Geduld zeigen in diesem Sinne. Al-Din und Nasiha, die Religion ist, guten Rat zu geben, in welchen Bereichen? Hier, für wen oder wem gegenüber? Das ist in welchen Bereichen? Erstmal für Allah. Oder gegenüber Allah. Was bedeutet gegenüber Allah? Das heißt, dass du den anderen davon erzählst, wie sollte man Allah anbeten? Wie sollte man Allah danken? Dass man Allah fürchtet? Dass man die Befehle Allah praktiziert? Dass man die Verbotenen meidet? Das ist hier Nasiha für Allah. Nasiha für Allah ist in diesen Bereichen. Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala, dass man das bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die schönsten Namen hat, vollkommen Attribute, dass man kein Schirk begeht, dass man weiß, Allah sieht uns, dass Allah uns zu einem Tag sammeln wird, dass wir gute Menschen werden, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns hört und sieht und weiß, was wir tun, und dass man den Leuten sagt, ihr müsst Allah richtig lieben. Und die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass du das machst, was Allah dir gesagt hat. Und dass du das verlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat. Das ist ein Nasiha für Allah. Oder gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht wie manche Leute vielleicht verstehen würden, indem sie sagen, ja, da sagt man Allah, ja. Nein, das ist für dich, dass du von den anderen und von dir selbst verlangst, dass sie gut in der Religion agieren, indem sie Allah richtig lieben, indem sie Allah richtig anbeten, indem sie das Schlechte verlassen. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, der hat gesagt, wali kitabihi. Das ist seinem Buch. Das heißt Koran. Was ist Nasiha für Koran? Erstmal, dass die Leute an Koran richtig glauben. Dass sie wissen, das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Dass der Koran vollständig, vollkommen ist. Dass dieser Koran alles beinhaltet, was gut ist. Dass der Koran eine frohe Botschaft ist und eine Warnung ist. Rechtleitung. Heilmittel. Für die Leute. Dass die Leute den Koran richtig lesen, verstehen, praktizieren. Dass sie den Koran als Maßstab in ihrem Leben haben. Dass sie sich an die Gebote des Korans halten. Das ist wichtig. So ist die Nasiha. Das wird, wenn jemand dir sagt, über Koran, dann sagst du ihm, das ist unser Koran und so. Dass die Leute den Koran lesen und dass sie das verstehen, dass sie das verinnerlichen, was sie gelesen haben. Dass sie den Koran ehren und dass sie den Koran respektieren. Dass sie mit dem Koran wertvoll umgehen. بس دي نصيحة بتسجلش قرآن. فعل النصيحة das wird der gute Rat, das ist ein Wort, was viele, sage ich jetzt, Handlungen unter sich verbirgt. Dass man viel Koran liest, dass man im Gebet Koran richtig rezitiert, dass man den Koran, die Rezitation des Korans richtig lernt, das ist alles Nasiha. Verschaut mal unsere Lage heute. Die meisten Muslime, die kennen gar nicht vom Koran, die wissen nicht, was im Koran steht. Und wenn du auch im Koran was rezitierst, dann wissen sie nicht, dass es im Koran steht oder nicht steht. Deshalb ist alles durcheinander geworden. So sollte man Nasiha gegenüber dem Buch Allah subhanahu machen. Dann, Wali Rasulihi. Das ist Nasiha für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet das? Erstens, dass die Leute bestätigen, dass er der letzte Gesandte Gottes ist. Es gibt keinen anderen Propheten nach ihm. Und er ist der Führer von allen Propheten. Und er ist der Beste, salawatullahi wa sallam alayhi. Er ist ein Mensch wie wir. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn beauftragt, offenbar, dass er die Botschaft vollendet und verkündigt. Und er hat das getan. Wir müssen ihn lieben, ihm folgen, ihn respektieren. Wir müssen dankbar sein, dass Allah uns diesen Gesandten gesandt hat. Und wenn er gestorben ist, seine Sünde ist geblieben. Deshalb folgen wir, wie viel noch? Wir müssen den Propheten Muhammad sallam leben, ihm folgen. Und wenn er gestorben ist, dann ist seine Sunna geblieben. Dann sollen wir uns an die Sunna, sollten wir uns an die Sunna halten. An dem, was er gesagt hat, gemacht hat, entschieden hat. Sollten seine Methode in der Religion, in der Praktizierung, im Leben beachten. Da wir gute Menschen werden, wie der Prophet Muhammad sallam war. Das ist die Nasiha zum Propheten. Nicht, dass man sagt, ja, ich nehme von ihm nicht, das war vor 1700 Jahren. Oder es gibt keine Beweise, dass er existierte. Möge Allah so bewahren. Dass man sagt, ja, wir nehmen nur Koran. Das ist alles. Deshalb die Nasiha für die Muslime ist in diesem Zusammenhang, dass man ihnen sagt, nein, das ist unser Prophet. Das ist der liebvollste Mensch. Der beste Mensch überhaupt. Er war bescheiden, liebenswert oder liebensvoll. Er war eine Person, die niemals gelogen hat, die niemals Schlechtes gewollt hat. Er hat Geduld gezeigt. Er hat die Leute dazu aufgerufen, dass sie bessere Menschen werden, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und dass sie durch ihre Taten, wenn sie Gutes tun, ins Paradies kommen. So sollte man, das ist die Nasiha, dass die Leute begreifen, wer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Dann sagt er, wali ummati al-muslimin. Das sind die Anführer von Muslimen. Das sind die Leute, die unsere Sache in ihren Händen haben. Die Nasiha zu ihnen sollte nicht offenkundig sein. Das sollte nicht vor den Leuten sein, oder Kundgebungen oder Demonstrationen. Sondern das sollte geheim gehalten werden. Weil ein Anführer oder Führer, wenn man ihm öffentlich was sagt, dann kann er beleidigt sein vor den anderen. Und er kann Unrecht tun. Deshalb sollte man Geduld zeigen, mit ihm reden und ihm was Gutes geben, sagen. Und nicht von den Leuten sein, die im Beisein von den Leuten und der Führer ist nicht da, die reden schlecht über den Führer. Und wenn der Führer da ist und die Leute nicht, da redet man schlecht von den Leuten. Man sollte nicht so sein. In dieser Zeit haben wir sehr viele gesehen so. Wenn er in Deutschland ist, der fängt an, diese muslimische Führer, diese, was sie machen, diese Länder und so weiter. Wenn er aber nur die Grenze, an der Grenze ist, dann macht er für sie Bittgebet, öffentlich. Ja? Al-Imam Ahmed sagte, wenn ich ein Bittgebet habe und ich weiß, dass mein Bittgebet angenommen wird, dann werde ich dieses Bittgebet für den Anführer der Muslimin machen. Weil wenn er gut wird, dann werden auch die Leute, dann wird es den Leuten auch gut gehen. Ja? Deshalb sollte man das verstehen. Man sollte ihm sagen, du sollst Allah fürchten. Du sollst gut zu dem Volk sein. Du sollst sozusagen Gerechtigkeit haben. Aber da sollte man das richtig machen. Nach den Vorschriften und Methoden, die wir im Islam haben. وعامتهم تزود في الجمعين هذا المسلم ما المخت نصيحة في الجمعين هذا المسلم dass sie sich an die Religion halten, dass sie gute Menschen werden, dass sie auch im Leben nicht kriminell werden, dass sie sozusagen, dass sie für ihre Zukunft was machen und dass sie ihre Religion wahrnehmen und nicht vernachlässigen, dass sie gutes Benehmen haben, guten Charakter haben. Und dass man sagt zu ihnen auch, dass sie sozusagen Botschafter für den Islam sind. Man macht alles zusammen dann in Nasiha. Das ist Nasiha ist mit anderen Wörtern eine Reform für einen Menschen oder für eine Gruppe. Damit die Leute besser werden, besser agieren und damit die Gesellschaft besser wird. Die Nasiha sollte geheim gehalten werden. So viel wie man kann. Weil wenn jemand dem anderen öffentlich was sagt, es kann sein, dass die Person sich das Gefühl bekommt, dass die andere die Nasiha macht, ihn beleidigen will. So sollte man das nicht. Außer jetzt, dass du weißt, ja, die Person wird nicht, der versteht das. Und es gibt in bestimmten Fällen in der Religion, man kann öffentlich sprechen. Ein Imam sagt zum Beispiel jemandem, sagt ihm, es ist falsch, wie du sitzt, sitz anders. Es ist falsch, wie du stehst, steh anders. Oder er liest Koran, der sagt ihm, nein, das ist falsch hier. Aber es gibt dafür Methode. Man sollte barmherzig sein in Nasiha, man sollte für Allah subhanahu wa ta'ala das machen, man sollte versuchen, das geheim zu halten und man sollte versuchen, die Wörter gut zu benutzen, gute Wörter zu verwenden, zu benutzen. Und man sollte immer bei Nasiha liebevoll sein. Und man sollte das aus Angst machen um die anderen. Und man sollte Geduld zeigen. Man sollte Nasiha machen, wenn man Wissen selber hat. Und fähig sein zu erklären. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du einen anderen beauftragen, diese Nasiha zu machen. Und du machst Nasiha. Nehmen die Leute an, Alhamdulillah. Nehmen sie nicht an, dann hast du deine Pflicht gemacht. Punkt, fertig. Du brauchst nicht traurig zu werden. Wir sagen den Leuten seit Jahren, das ist falsch und das ist richtig. Ja, aber die wollen nicht. Da sollte man nicht traurig werden, wenn man für Allahs Anteile das gesagt hat. Das ist bezüglich dieses Hadithes. Man kann sehr viel Barakallahu fikum erzählen. Und wichtig ist auch, du sollst ihm das Beste wünschen, dein Bruder. Deshalb auch gibst du ihm Nasiha, guten Ratschlag. Und wenn er dir sagt, ich brauche deine Nasiha, dann sollst du treu sein. Treu. Nicht, dass du sagst, ist mir egal. Und manchmal Nasiha ist, dass man ihm sagt, stopp, das ist falsch und das ist gefährlich, was du machst. Ein Bruder oder ein richtiger Freund ist derjenige, der dir auch deine Fehler sagt, damit du dich korrigierst. Aber nicht derjenige, der immer sagt, ja, du machst super, mach weiter. Der ist nicht ein richtiger Freund und der ist nicht ein richtiger Bruder. Deshalb in Nasiha ist immer dir etwas, ich frage dich, du fragst mich, ich sage dir ein gutes Wort, du sagst mir ein gutes Wort, ich sage dir einen guten Ratschlag, du sagst mir einen guten Ratschlag, dann werden wir erstmal eine gute Beziehung zueinander haben. Da werden wir natürlich auch offen zueinander sein und da werden wir keine Geheimnisse haben untereinander und da wird unsere Gesellschaft besser werden. Deshalb sagt der Prophet, die Religion ist ein guter oder ein guter Ratschlag zu geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Wir lesen nochmal das Hadith. An Abi Ruqayyah ibn Aus al-Dari radiyallahu anhu, an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم Wie ist denn das beispielsweise, wenn man einen Ratschlag einem Führer geben will? Und die heutige Lage ist nicht mehr wie die damalige Lage, ja? Dass man beispielsweise ein einfacher Mensch zu diesen Leuten gelangen kann. Ja. Was für Möglichkeiten gibt es? Dann soll er Geduld zeigen. Wenn man einem Anführer keine Nasiha geben kann, weil die Lage so schwer ist, was sollte man machen? Geduld zeigen und schweigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bittet. Aber diese Art, dass man in der Öffentlichkeit schlecht redet, aber wenn er bei dem Führer ist, dann sagt ihm, du bist super, möge Allah bewahren. Das ist schlimm. Was heute. Und das hat uns Probleme gebracht. Diese Methode hat uns Probleme gemacht. Und diese Methode hat es dazu sozusagen beigetragen, dass man heute den Islam eher in dem politischen System haben will, dass wir, wenn man über Islam spricht heute, dann spricht man immer von Politik, obwohl der Islam ist Religion und keine Politik. Ich meine mit Politik diese Politik, was wir heute haben. Politik von Lügen und Betrügen und von Skandalen und von, walayyadu billah, von sozusagen Offensiven, Intrigen, Kampagnen und Lobbyisten. Sondern der Islam ist total was anderes. Der Islam ist Religion, damit die Menschen gut leben können. Und hier sagen manche, das ist die Politik im Islam. Sie sagen, Politik im Islam ist, dass man die Sache, die Ordnung für die Leute schafft, damit sie bessere Menschen werden durch die Religion. Ja, okay. Aber nicht, dass man betrügt und lügt, was wir heute sagen sehen. Jeder Politiker kommt und der sagt, ich werde das tun und ich werde euch das geben und so weiter. Später, wenn er an die Macht kommt, dann meist hat er gelogen. Und meine, wir kennen das jetzt zum Beispiel. In den ersten 100 Tagen dreimal das Versprechen nicht gehalten. Da hat man Wortbruch gemacht. 100 Tage. Obama-Effekt. Yes, we can. Please. Ja. Und wenn man das tut, bekommst du auch nur, dass du ihn auf eine gute Sache bist. Natürlich, wenn man Nasiha macht, wenn die Leute das nicht annehmen von dir, dann bekommst du Lohn. Wenn sie annehmen und praktizieren, was gut ist, dann bekommst du doppelt Lohn. Also einmal, dass die Leute durch dich zum Guten gekommen sind. Wir haben hier keine islamische Führer, außer manche. Entschuldigung, geistlicher Führer. Ha? Geistlicher Führer ist anders als politischer Führer. Wenn man in eine Moschee geht und man sieht, dass der Imam dort macht klare Fehler und man weiß, dass es falsch ist, man weiß, wie richtig ist und man hat gewusst, dass es ist, soll man dieselbe Regel verwenden, als ob man in der Sikha führt? Ja. Wenn man in eine Moschee reinkommt und da sieht man, dass der Imam Fehler macht im Gebet und so weiter, sollte man das öffentlich machen oder beide Seiten? Beide Seiten. Bei dir auch beide Seiten, bei mir auch beide Seiten. Eigentlich Nasiha, Regel, Ratschlag zu geben, solltest du geheim halten. Auch für dich und für mich. Weil wenn ich dir jetzt sage, was du machst ist falsch und das ist Schirk und das ist... Du wirst, wir sind Menschen, du wirst was im Herzen bekommen. Auch außer dass ein Imam jetzt eine Rede hält und sowas und er spricht allgemein. Aber heute, Achi, du sprichst allgemein, die Leute denken, du meinst ihn. Ich habe einmal Khutba gehalten und während Wallahu al-Azim, während die Rede, ich weiß nicht, ich habe so jemanden angeschaut. Der kam nach Khutba zu mir. Der sagt, du hast mich die ganze Zeit gemeint. Ich habe gesagt, nein. Der sagt, du hast mich angeschaut. Ich habe gesagt, subhanallah. Das ist normal. Jetzt, ich mache Khutba und spucke immer oben. Ich habe Angst. Bei einem Wort zum Beispiel, der sage, man darf kein Haram begehen, ich gucke ihn, der sagt, ah, der meint mich. Und ich rede allgemein, allgemein. Ich rede sehr allgemein bei mir und vereinfacht. Ich meine, ich mache das absichtlich, dass ich in meiner Rede auch sozusagen gebrochenes Deutsch rede, damit die Leute verstehen. Und Arabisch, ich meine, manchmal, ich kann platzen, weil ich so ist der Hund in der Sprache. Damit die Leute verstehen, trotzdem kommt einer und sagt, du hast mich gemeint die ganze Zeit, ha? Was hast du mit dir? Das ist aber immer geheim. Nimmst du ihn bei der Seite und das ist. Aber das haben wir nicht gelernt, wir Muslimen. Muslimen, wir sind nicht so. Glaub mir, wenn ich dich jetzt bei der Seite nehme und sage, ach, das ist falsch und sowas, dann wirst du im Herzen gegen mich was haben. Und du wartest dann, bis die Leute mich kritisieren und du sagst, ja, und der ist auch so und der ist so und so. Aber nicht. Nicht weil das stimmt, sondern weil du schon was im Herzen hast. Weil Allah uns bewahrt. Deshalb, man sollte bei so einem Imam oder bei so einer Person, man sollte ihn erstmal, da muss man bestimmen können, welche Richtung der Imam ist. Wenn er ein Khoja ist, empfehle ich dir nicht, dass du mit ihm direkt sprichst. Weil der Khoja, der ist eine Person unantastbar. Die Würde von Khoja ist unantastbar. Du kannst niemals ein Khoja. Ich habe einmal ein Khoja was gesagt. Die Leute haben gesagt, Adepsist. Aber ich verstehe, was Adepsist bedeutet. Der hat gesagt, wieso redet er mit Khoja? Da haben der andere gesagt, aber das ist Khoja von der arabischen Moschee. Aber er hat gesagt, okay, wenn Khoja und Khoja kein Khoja ist. Aber eine Sache, man soll respektvoll sein, wenn man auch Nasiha gibt. Es gibt manche, die respektlos sind. Was machst du da? Bist du ein Imam? Bist du ein Muslim? Was ist das von einer Art und Weise? Ich sollte sagen, Sheikh, sag Allah khairan, ich habe was gelesen oder ich habe anders gelernt und ich bin jetzt verzweifelt. Ist bei dir richtig oder bei ihm richtig? Er sagt dir, ich mach richtig, sagst ihm ja, aber der andere sagt, bring Beweise und so. Kannst du mir sagen, wo das steht? Oder wie ich das so verstehen kann? Und so. Wenn er dir sagt, später, dann sage ich, okay, später. Aber manche sagen, nein, ich habe keine Zeit, jetzt musst du das. Außer jetzt in bestimmten Sachen, die sehr, sage ich jetzt, gravierend sind. Zum Beispiel ein Khoja sagt den Leuten, ihr müsst euch vor einem Grab niederwerfen. Dann hier gibt es nicht mehr. Da sehen wir, was ist das? Wir werfen uns nieder nur vor Allah subhanahu wa ta'ala, vor Gräber. Und deshalb sagt man ihm erstmal und so weiter. Und deshalb soll man Weisheit haben. Und nicht immer hast du Weisheit. Manchmal denkst du, du hast jetzt Weisheit, du machst das richtig, aber du vermasselst alles, du machst das alles kaputt. Und manchmal denkst du, das war nicht gut, das war gut. Unsere Aufgabe ist, ich war einmal in Spanien und die Brüder, die sahen Allah khairan von einer Seite und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verzeihen von der anderen Seite. Die wollten mich unbedingt in eine Moschee bringen. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Nein, komm, nur 5 Minuten. Bitte nur 5 Minuten. Nur 5 Minuten. Ich wusste nicht, was los ist. Ich war 5 Minuten dort. Es gab dort bei ihnen ein Imam. Und dann haben sie angefangen. Ja, wir haben eine Frage, Sheikh. Was sagst du zum Bart? Zu mir. Und ich habe den Imam angeschaut, der war hier Spiegel. Geil. Ich habe ihn angeschaut, so. Was soll ich jetzt sagen? Da sagt ja eigentlich, ich habe gesagt, unser Chef, erlaubst du? Der sagt, ja, bitteschön. Ich meine, du bist unser Sheikh, unser Gast. Ich habe gesagt, ja, aber du weißt ja, manchmal sagt man etwas, ich meine dich nicht. Der sagt, klar. Dann habe ich gesagt, Bart ist Pflicht. Er hat gesagt, was? Was? Ich habe gesagt, so hat Liman Malik gesagt. So hat Liman Malik gesagt. Der hat mir gesagt, wo? Ich habe gesagt, ja, der hat das gesagt und so und hier und so. Er hat gesagt, schau mal, ich werde dieses Buch holen und gucken. Wenn der Imam Malik das gesagt hat, dann werde ich Bart tragen. Subhanallah, ich habe gesagt, aber der Prophet sagt, war ihm nicht so wichtig, aber Imam Malik. Und das nächste Jahr war ich in dieser Moschee. Der hat Bart getragen. Ja, der war gut. Schade, nicht für Imam Malik. Ja, aber von Imam Malik. Ich meine, du sagst, Allah sagt, der Prophet sagt nicht. Aber Alhamdulillah, ich meine, weißt du, wie die Lage ist? Und einmal waren wir in einem Moschee in Meligürisch. Und Allah ist ein Bruder, der hat mir gesagt, Sheikh, was ist das Urteil, dass man die Hände hebt nach dem Pflichtgebet? Der Khoja war neben mir. Ich habe gesagt, lass mal diese Frage später. Der Khoja hat gesagt, doch, du musst jetzt antworten. Du musst antworten geben, jetzt. Ich habe gesagt, später, das ist nicht so wichtig erstmal. Also, seitdem dürfen wir nicht mehr in die Moschee treten. Die haben eine Sperre verhängt. Ich habe gesagt, ja, das ist so, und der Prophet und sowas, der hat gesagt, ja, aber Imam Azam hat was anderes gesagt. Ich habe gesagt, wo? Dann war es für ihn nicht so gut und so weiter. Deshalb sollte man aufpassen, bei Imamen, bei Leuten, sollte man immer sich überlegen, wie man das rüberbringen kann. Na. Wenn man jetzt von einer, man sieht eine Person irgendeine Sünde machen, man weiß aber, dass er weiß, dass es eine Sünde ist, muss man trotzdem das Thema geben? Ja. Wenn man eine Person sieht, dass die Person Sünde begeht und der weiß, dass Sünde ist, sollte man auch Nasiha geben? Ja, natürlich. Weil es kann sein, dass die Person durch ein Wort von dir, dass das sofort in sein Herz kommt und dann ändert er sich. Deshalb findest du auch im Koran, dass viele Ayat sich wiederholen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala nur einmal gesagt und fertig, Punkt. Aber das wiederholt sich, damit die Person vielleicht diese Ayah hier oder diese Ayah hier macht was in deinem Herzen. Und es gibt viele Leute, die machen ja Haram. Ich meine, du siehst eine Person, die trinkt Alkohol. Und du weißt, dass der weiß, weil es Muslim ist, Alkohol ist Haram. Aber wenn du ihm nicht, aber einmal nimmst du ihn, sagst du, bis wann willst du Alkohol trinken? Du weißt doch, dass Haram ist. Fürchte Allah. Vielleicht dieses Wort kann eine Person ändern. Du weißt nicht, wann das sozusagen im Herzen einschlägt, ja, dass die Person das annimmt. Deshalb deine Aufgabe ist, denke nicht jetzt, ob die Person annimmt oder nicht. Denke an dich. Wenn du Nasiha machst, du bekommst Hasanat. Aber nochmal, mit den Regeln des Islam, mit Weisheit, mit sozusagen mit Vernunft. Weil manche Leute, die machen eine Person kaputt. Zum Beispiel, wenn du weißt, eine Person kommt in die Moschee neu, der kann nicht so viel vom Islam. Dann nicht sofort mit allen Sachen anfangen. Wo ist dein Bart? Warum sind deine Klamotten so? Warum betest du so? Warum machst du nicht so? Aber Hanifa sagt, Imam Shafi'i, Imam Shafi'i. Und so wird der Mann sagen, was will er von mir? Bei uns ist einmal eine Person gekommen, die ist 50 Jahre alt, arabische Abstammung, der hat zugewiesen. Der hat links aufrecht getan. Jemand, der war neben ihm, der hat ihm gesagt, nicht links aufrecht, sondern rechts auf links im Gebet. der ist weggegangen. Er hat mir gesagt, Wallah, komm ich nicht mehr an diese Moschee. Ich habe gesagt, was ist los? Der hat gesagt, ja, deine Leute, anstatt dass sie selber für sich selbst beten, die beobachten mich im Gebet. Schau mal, wie er das aufgenommen hat. Deshalb sollte man immer aufpassen in diesem Sinne. Weil wir noch gemacht haben. Wie ist die Verhaltensregel, wenn man im Gebet steht, man versucht sich zu konzentrieren und zeitgleich sieht man sehr, sehr viele Handlungen, die falsch sind. Man kann nicht gleichzeitig sich um alles kümmern. Wie ist denn das? Du sollst dich nicht auf die anderen Handlungen von den anderen kümmern, sondern du sollst dich auf deine Handlungen kümmern. Ja. Ist dir egal, was die anderen tun. Was ist, wenn dann das Gebet zu Ende ist? Dann kannst du das Wichtigste davon erklären, dass wir, was das Gebet vielleicht ungültig macht, alles andere nicht. Aber leider, wir machen einen großen Fehler. Die meisten, die an die empfehlenswerten und die Sachen, die beliebt sind sozusagen, da macht man viel, und an die Sachen, die eigentlich pflichten, vergisst man die. Deshalb sollte man aufpassen. Nein, fang mal mit den wichtigsten Sachen an. Allahu Akbar.